verliebt in dich und alles, was drumherum geschieht. Drumherum geschieht. Ein alter Sack mit Geld wie Heu, was Altes macht er wieder neu. Sich selbst verjüngt er.